die göttliche komödie von dante das fegefeuer zehnter gesang als wir des tores schwelle durch der seelen verkehrtes lieben ungebraucht das grade den krummen weg läßt scheinen überschritten hört ich es mit dem gedröhn sich wieder schließen und wenn den blick nach ihm gewandt ich hätte wie möcht ich g'nügend wohl den fehl entschuld'gen wir stiegen auf durch eines felsens spalte der bald zur einen bald zur andern seite sich windet gleich der flut die naht und fliehet hier wird es nötig etwas kunst zu brauchen begann mein führer und sich anzuschmiegen bald hier bald dort der seite die zurückweicht und solches ließ hier sparsam vor uns schreiten so daß des mondes abbruch erst aufs neue sein bett berührt um wieder dort zu ruhen eh wir hervor aus dieser esse kamen doch als wir frei und unbeschränkt jetzt droben uns fanden wo der berg sich hinten schließet da blieben wir ich müd und beid im zweifel ob unsers wegs auf einer ebne stehen die öder noch als straßen sind durch wüsten von seinem rand wo's an das leere grenzet zum fuß der hohen wand die weiter aufsteigt mißt jene dreimal eines menschen körper und bis wohin den blick ich werfen konnte zu rechten bald und bald zur linken seite schien mir gleichmäßig dieser sims gestaltet nicht hatten droben wir den fuß bewegt noch als ich gewahrte daß ringsum der abhang der keine möglichkeit zum steigen darbot von weißem marmor und so mit erhabner arbeit geschmückt war daß nicht polyklet nur selbst die natur beschämt hier stehen müßte der engel der auf erden die gewährung des viele jahr erweinten friedens brachte drob sich nach langem bann der himmel auftat erschien vor unsern blicken so getreulich hier eingehaun in liebevoller stellung daß man ein schweigend bild zu sehn nicht meinte man hätte schwören mögen er sag ave denn hier war jen im bild auch die den schlüssel gedreht die höchste lieb uns aufzuschließen und ausgeprägt im äußern trug die worte ecce ancilia dei so unverkennbar sie wie sich eine form ausdrückt im wachse auf einen ort allein den sinn nicht richte begann der süße meister der mich hatte an jener seite wo der mensch das herz hat drauf wandt ich mit dem antlitz mich und hinter maria sah ich an dem hang dorthin zu wo jener stand der meinen schritt bewegte ein andres bild im felsen eingesetzet drum ging ich bey virgil vorbey und näher trat ich daß es dem blick erreichbar würde in gleichen marmor eingehaun war karrn hier und stiergespann die heil'ge arche ziehend darob nicht übertragnes amt man scheuet davor kam volk in sieben chöre sämtlich geteilt von dem zwei meiner sinne sagten der eine nein der andre ja es singet auf gleiche weise ließ der dampf des weihrauchs der hier war abgebildet aug und nase durch ja und nein in zwietracht mir geraten ein heer kam vor dem heiligen gefäß hier hochspringend der demüth'ge palmensänger der mehr dabei und minder war als könig genüber dargestellt an eines großen palastes fenster sah man michol staunen ein zornig weib verächtlich niederblickend den fuß bewegt ich drauf von seiner stelle ein andres bild von nahem zu betrachten das hinter michol weißlich mir erglänzte hier war im bild der hehre ruhm zu schauen des römerfürsten ob des großer tugend gregor getrieben ward zum großen siege trajans des kaisers mein ich und am zügel des rosses stand ihm eine arme witwe die tränen ließ und schmerz an sich erkennen ringsher um ihn erschien zahlreich gedränget ein troß von reitern und die goldnen adler bewegten scheinbar drüber sich im winde die unglückselige in jener mitte schien so zu sprechen schaff mir rache wegen des sohnes mord o herr drob ich mich gräme und er ihr zu entgegnen warte jetzt noch bis heim ich kehr und sieh drauf mein gebieter gleich einem den der schmerz beeilt wenn heim du nicht kehrst und er wer dann an meiner stelle schafft rache dir und sie des andern recht tun was hilft dir's wenn des eignen du vergissest drauf er jetzt tröste dich denn zu erfüllen ziemt's mir die pflicht eh ich von dannen ziehe das recht erheischt's und mitleid hält zurück mich hervorgebracht hat er dem nimmer neues erschienen ist dies sichtbarliche sprechen das neu uns nur weil es sich hier nicht findet weil ich an der betrachtung mich der bilder so viel demüth'ger handlungen ergötzte die schon ob ihres bildners wert zu sehen sind sieh dort das viele volk von dieser seite doch langsam schreitet's raunt mir zu der dichter das wird einweisen uns zu höhern stufen mein aug das beschäftigt war mit schauen um neuigkeiten drauf es ist begierig zu sehn war träg nicht sich nach ihm zu wenden doch wollt ich leser nicht daß du am guten vorsatz ermatten möchtest wenn du hörest wie gott will daß die schuld bezahlt hier werde stoß an die art der qual dich nicht bedenke die folge denke daß im schlimmsten falle sie doch den großen spruch nicht überdauert ich drauf was meister auf uns zu dort kommen ich seh nicht scheinens menschliche gestalten doch weiß ich nicht ob sich mein blick nicht täuschet und er zu mir drauf ihrer qualen läst'ge beschaffenheit krümmt also sie zu boden daß meine augen auch erst kampf drob hatten doch schau dorthin fest und was unter jenem felsblocke naht entwirr mit deinem blicke schon kannst du sehen wie jeglicher zerquetscht wird o stolze christen unglücksel'ge müde die krank am geistigen gesicht ihr euer vertrauen setzet auf verkehrten wandel begreifet ihr denn nicht daß wir gewürm sind bestimmt den himmelsschmetterling zu bilden der schirmlos zur gerechtigkeit sich aufschwingt was blähet euer geist so hoch sich da ihr doch nur gleich unvollendeten insekten den würmern gleich seid mit verfehlter bildung wie man sei's einem dach sei's einer decke zur stütze manchmal wohl als kragstein eine gestalt erblicket mit dem knie am busen so daß aus dem was nicht war wahrer kummer entsteht dem der es sieht also gestaltet sah jen ich als ich sorglich drauf gemerket zwar waren mehr gekrümmt sie oder minder nachdem mehr oder mindre last sie trugen und wer zumeist geduld im äußern zeigte schien weinend doch zu sagen mehr nicht kann ich. Ende von 10. Gesang.